Problem. Brechen Internet, kann man diese Datenwelten sehen? Können wir keine Maschine Code widerstehen? Die Tradition muss ewig weitergehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. Sicherheit und Fortschritt durch die Medien propagiert. Wir finden alle Fehler in diesem System. Deshalb sind wir wertvoll, aber unbequem. Keine Schwächen bleiben vor uns unentdeckt. Haben in die Machtzentralen eingecheckt. Und ein Ende unserer Ehre ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem. Microsoft-Datei mit Viren infiziert. Dumme User haben diesen Satz probiert. Und ein Ende unserer Ehre ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem. Hacker-Tradition muss